Briefwechsel zwischen Schiller und Goethe, Teil 2, 200 an Schiller. Die Xenien kommen sogleich wieder zurück. Ich habe nur wenige Anmerkungen gemacht und erinnere nur noch, dass wir in Eudaimonia das I lang gebraucht haben, welches wohl nach dem Akzent, nicht aber nach der Quantität richtig ist. Wahrscheinlich brauchen Sie diese paar Epigramme nicht. Überhaupt will ich Ihnen nicht leugnen, dass es mir einen Augenblick recht wehe getan hat, unser schönes Karten- und Luftgebäude mit den Augen des Leibes so zerstört, zerrissen, zerstrichen und zerstreut zu sehen. Die Idee war zu schön, zu eigen und einzig, als dass ich mich nicht, besonders da sich bei mir eine Idee, ein Wunsch leicht fixiert, darüber betrüben sollte, für immer darauf renunzieren zu müssen. Doch mag es denn auch an dem Spaße genug sein, den uns der Gedanke indessen gemacht hat. Es mag genug sein, dass nun so viel Stoff da ist, der zu einem andern Körper nun wieder verarbeitet werden kann. Die Zusammenstellung in Ihrem Almanach wird mich schon wieder trösten, nur bitte ich, meinen Namen so wenig als möglich unter die Gedichte zu setzen. Die wenigen, welche ich die Zeit hervorgebracht habe, muss ich für den Augenblick liegen lassen. Ich bringe sie mit, wenn ich komme, und bis dahin wird der neue Körper des Almanachs schon so lebendig und mächtig sein, um sie sich zu assimilieren. Noch eins, ich wünschte, dass alles wegbliebe, was in unserem Kreise und unseren Verhältnissen unangenehm wirken könnte. In der ersten Form forderte, trug, entschuldigte eins das andere. Jetzt wird jedes Gedicht nur aus freiem Vorsatz und Willen eingeschaltet und wirkt auch nur einzeln für sich. Vom Roman ist gar nichts zu sagen. Er hält einen Mittagsschlaf und ich hoffe, er soll gegen Abend desto frischer wieder aufstehen. In meinen Beobachtungen über Pflanzen und Insekten habe ich fortgefahren und bin ganz glücklich darin gewesen. Ich finde, dass wenn man den Grundsatz der Stetigkeit recht gefasst hat und sich dessen mit Leichtigkeit zu bedienen weiß, man weder zum Entdecken noch zum Vortrag bei organischen Naturen etwas weiter braucht. Ich werde ihn jetzt auch an elementarischen und geistigen Naturen probieren, und er mag mir eine Zeit lang zum Hebel und zur Handhabe bei meinen schweren Unternehmungen dienen. Das französische Ungewitter streift noch immer jenseits des Thüringer Waldes hin. Wir wollen das Gebirge, das uns sonst die kalten Winde schickt, künftig als eine Gottheit verehren, wenn es diesmal die Eigenschaften einer Wetterscheide hat. Da in Rudolstadt Vogelschießen ist, so geht unsere Schauspielergesellschaft den 11. dahin, und die Wünsche des jenaischen Publikums nach einer anmutigen Unterhaltung im September können indessen laut werden. Schreiben Sie mir, wenn Sie wieder eine Lieferung von Cellini brauchen. Ich wünsche zu hören, dass Sie mit den Ihrigen sich recht wohl befinden. Was haben Sie für Nachricht aus Schwaben? Die sächsischen Kontingente sollen bei Kronach sein. Ob man sie brauchen wird, das Vogtland und den Saalgrund vor Streifereien zu decken, ob man an der Werre noch einen andern Cordon ziehen wird, ob man Neutralität und Waffenstillstand durch Preußen vermitteln wird, überhaupt welche Art von Gewitterableiter man brauchen kann und will, muss sich in kurzem aufklären. Leben Sie recht wohl. Ich wünsche eine ruhige und beruhigte Zeit, bald in ihrer Nähe zuzubringen. Weimar, den 30. Juli 1796. G.